Jeder Traum, an den ich mich verschwendet, jeder Kampf, wo ich mich nicht geschont, jeder Sonnenstrahl, der mich geblendet, alles hat am Ende sich gelohnt, alles hat am Ende sich gelohnt. Jedes Feuer, das mein Herz gefangen, jede Sorge, die mein Herz beschlich, war's oft schwer, so ist es doch gegangen. Narben blieben, doch es lohnte sich. Narben blieben, doch es lohnte sich. Jeder Tag ist in mein Herz geschlossen, der auch mich zu diesem Dienst beschied. Was ich singe, sing ich den Genossen. Ihre Träume gehen durch mein Lied, ihre Träume gehen durch mein Lied.